Ich fand nichts in dieser Welt wie deine Liebe, die mich hält. Wie ein Lamm starbst du für mich, bei meinem Namen riefst du mich. O Herr, mein Gott, mein Herr, Jesus. O Herr, mein Gott, mein Herr, Jesus. Mein Herz kannte ihn nicht, doch dann fand es zu dem Licht. Mein Leben machte er ganz neu, jetzt bleibe ich ihm völlig treu. O Herr, mein Gott, mein Herr, Jesus. O Herr, mein Gott, mein Herr, Jesus. Von aller Sünde du befreist, versiegelst mich durch deinen Geist. Ich will dich loben jeden Tag, du bist voll Liebe, groß und stark. O Herr, mein Gott, mein Herr, Jesus. O Herr, mein Gott, mein Herr, Jesus. Du bist so kostbar, Herr, für mich, von ganzem Herzen lieb ich dich. Du hilfst mir in jeder Zeit, bringst mich ans Ziel zur Herrlichkeit. O Herr, mein Gott.